Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 17. Hallo, hallo, hallo Leute, guten Morgen. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Schau Vers 9 an. Setzt all das in die Tat um, was ihr von mir gehört oder in meinem Leben gesehen habt. Sieh dir das an. In dieser Hinsicht ist Paulus Jesus so sehr ähnlich. Und warum? Weil Jesus nie etwas gepredigt hat, was er nicht gelebt hat. Wie viele Menschen predigen eine Sache und leben eine andere? Paulus hat das nicht getan. Paulus hat ihnen also nicht gesagt: Hey, tut, was ich euch lehre. Schau, wie schön er das sagt. Setzt alles in die Tat um, was ihr von mir gehört oder in meinem Leben gesehen habt. Paulus lebte ihnen also das christliche Leben vor, bevor er ihnen sagte, was sie tun sollten. Zwei Gedanken dazu. Zuallererst musst du Jesus als dein Vorbild nehmen, nicht nur als deinen Lehrer. Weißt du, viele Menschen, die Jesus nur als Lehrer sehen, sind so verwirrt über einige Dinge, die er gesagt hat. Aber Menschen, die Jesus als Vorbild fürs Leben nehmen, haben ein wunderbares Leben. Kümmere dich also nicht so sehr um Worte, sondern sieh dir das Vorbild von Jesus an. Paulus hat also das christliche Leben vorgelebt, weil er es offensichtlich von Jesus gelernt hat. Jetzt habe ich eine zweite Frage. Du nimmst dir nicht nur Jesus als Vorbild. Wie lebst du das Leben vor? Weißt du, jeder von uns ist ein Vorbild. Manche bewusst und andere unbewusst. Die Wahrheit ist, dass es niemanden gibt, der das Leben nicht vorlebt. Ich bin immer wieder schockiert, wenn ich feststelle, wie genau manche Menschen unser Leben beobachten. Oft kommen Leute auf mich zu und sagen: Hey, ich habe dich beobachtet, was ist an dir anders? Lass mich dir etwas sagen. Wie du das Leben vorlebst, sagt viel mehr aus, als wie du das Leben predigst. Wie du Jesus nachahmst, sagt viel mehr aus, als wie du Jesus predigst. Paulus sagt diesen Leuten also: Hört zu, ihr setzt nicht nur um, was ihr gehört habt, sondern auch, was ihr in meinem Leben gesehen habt. Wir alle brauchen also Vorbilder und natürlich muss Jesus unser wichtigstes Vorbild sein. Aber wir alle müssen auch Jesus nachahmen. Denk daran, ob absichtlich oder nicht, bewusst oder unbewusst, wir alle sind Vorbilder. Wie wäre es also, wenn wir wie Paulus wären und den Menschen das Leben bewusst vorleben würden? Wie wäre es, wenn wir zu den Menschen kommen und sagen: Schaut mir zu, wie ich das Leben lebe und macht es mir nach. Nicht in dem Sinne, dass du Menschen klonst. Nein, Paulus sagte: Macht es mir nach, folgt mir, wie ich es Christus nachgemacht habe. Er benutzt sogar das Wort nachahmen. Das bedeutet, dass du tust, was ich tue. Wenn ich mit Menschen rede oder sie kommen zu mir und wir reden über bestimmte Bereiche meines Lebens, dann erzähle ich ihnen, dass ich es von Jesus gelernt habe. Das kannst du auch tun. Dann gibt Paulus ein schönes Versprechen. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein in allen Dingen. Aber ist der Gott des Friedens nicht sowieso immer bei mir, egal wie ich lebe? Erinnere dich daran, dass wir über die Wahrheit gesprochen haben, die geistliche Wahrheit, und darüber in ihr zu wandeln, also in der Erfahrung. Und ja, der Gott des Friedens wird immer bei jedem Christen sein, aber nicht jeder Christ mach diese Erfahrung. Wenn du also so lebst, wie Paulus uns gezeigt hat, wie wir leben sollen, und Jesus uns gezeigt hat, wie wir leben sollen, dann wird der Gott des Friedens in der Erfahrung immer mit dir sein. Das heißt also, Stress? Bye bye. Leben im Frieden? Willkommen. Lasst uns Vorbilder sein und dem Vorbild Jesu folgen. Bis morgen, Leute.